Die Infektion von Robert Weber. Regie Annette Kurt. Und ihr hört immer noch die Sendung Nachtaktiv auf 102,4. Die Sendung für alle Nachtaktiven, bis der Tag graut. Scheinbar ist es eine ruhige Nacht ohne besondere Vorfälle. Der Polizeibericht meldet nur ein paar kleine Schlägereien im Bereich des Brüsseler Platzes. Leute, das muss doch nicht sein. Vertragt euch doch. Falls ihr ein Problem habt, könnt ihr mich natürlich wie immer anrufen unter der 0800-2122-4567. Euer Cooper ist immer für euch da und unsere nächste Anruferin in der Leitung ist Sandra. Hallo Sandra, was hast du auf dem Herzen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich könnte dich umbringen, dieses miese Schwein. Heul doch, du blöde Tussi. Jetzt beruhig dich doch erstmal, Sandra. Worum geht's? Wen willst du umbringen und warum? Wenn er mir wenigstens was gesagt hätte. Ich meine, so ein Ausrutscher, das hätte ich ja noch verstanden. Aber ausgerechnet mit Lisa. Wer zur Hölle ist Lisa? Wer ist Lisa? Lisa war meine beste Freundin. Kann die sich nicht ihren eigenen Kerl suchen? Nicht schon wieder die alte Leier. Können die sich nicht mehr was anderes einfallen lassen? Also, dein Freund oder Mann hat dich mit deiner besten Freundin Das ist bitter. Okay, ja, das ist bitter, ja, in der Tat. Was soll ich denn jetzt machen? Habt ihr drei euch mal deswegen zusammengesetzt? Du, dein Mann und Nein. Lisa? Er ist einfach ausgezogen. Habt ihr denn vorher nie über eure Probleme gesprochen? Ja, nein, eigentlich nicht. Ich wollte, aber er war eben nicht. Ist dir nicht gut? Hallo? Ich hätte dich fast überfahren. Ich red mit dir. Hey. Scheiße, was ist das für eine Tussi? Hallo? Alles in Ordnung? Hast du denn irgendjemanden, der jetzt zu dir hält, mit dem du sonst noch sprechen kannst? Verwandte, Freunde, sonstiges? Nein, nicht wirklich. Deshalb rufe ich doch an, du Depp. Hey, Kuba, wie ist es eigentlich, wenn man Schwänze lutscht? Du bist wirklich der größte Vollidiot auf diesem Planeten. Ja, du mich auch. Also Sandra, geht's offenbar besser? Und wir hören jetzt erstmal eine Runde Musik, meine Freunde. Was für eine blöde Ziege. Die hat mir direkt ins Gesicht gekotzt. Sie hat was? Die ist mir vors Auto gebaselt. Irgendwie voll Drogen, betrunken, keine Ahnung. Ja, vielleicht hätten mir fast die Scheiben zerdrückt, keine Ahnung. Ich muss jetzt erstmal nach Hause duschen und mich umziehen. Mann, Gonzo, ausgerechnet heute. Ich wollte Claudia abholen, die hat heute eine halbe Nachtschicht übernommen. Ich schaff das nicht vorher. Ja. Um vier, denke ich. Gut, also dann bis vier. Aber komm dann auch um vier, okay? Ja, um vier. Alles klar. Bis dann. Mann, was für eine Scheißnacht. Ulrike Altammer am Apparat. Hi Ulrike, ich bin's, Cooper. Sag mal, ist Claudia gerade in der Nähe? Hi Cooper. Vor 5 Minuten ist sie an mir vorbeigerauscht. Sie ist, glaube ich, gerade in der Notaufnahme. Heute ist echt die Hölle los. Ständig werden Leute eingeliefert. Soll ich ihr was ausrichten? Ja, sag ihr, sie soll mich zurückrufen. Nee, oder sag ihr, dass ich sie nicht abholen kann. Ich muss hier länger im Studio bleiben. Sie soll sich einfach ein Taxi nehmen, okay? Mach ich. Ich hoffe, ich denk dran. Hey, hallo, sie! Sie können hier nicht einfach durch. Hallo. Und ich brauche dringend einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. Und ihr hört immer noch die Sendung Nachtaktiv. Die Sendung für die Nachtaktiven, bis der Tag graut. Und hier erreicht uns gerade eine Verkehrsmeldung, die ziemlich ungewöhnlich ist, mitten in der Nacht. Hört Nachtaktiv und ihr hört schneller, als die Polizei erlaubt. Dem CB-Funk sei Dank. Jens 23 QRZ, hier Cooper 102,4. Was ist wohl los? Hi Cooper, hier Jens 23, bin QRV. Ich stehe hier mit meinem Baby vor der Zugbrücke im Stau und auf der Brücke ist eine riesen Blechparty, alles ineinander verkeilt. Hier kommt heute Nacht erstmal keiner mehr durch. Und, gibt's Verletzte? Wie ist die Lage? Ich habe schon zwei, drei Leute gesehen, die ziemlich angeschlagen aussahen. Aber die sind jetzt wohl schon mit dem Krankenwagen unterwegs. Die Kojaks versuchen hier mittlerweile auch das Chaos zu ordnen, aber das wird sicher noch was dauern. Danke, Jens 23, und viel Glück, dass du bald aus dem Stau raus bist und 2 Meter machen kannst. Danke. QRT und Ende. Also, ihr habt's gehört, Leute, auf der Zoobrücke sind mehrere Autos ineinander gefahren. Inzwischen habe ich auch die Meldung von der Polizei. Die Brücke ist bis auf Weiteres gesperrt. Und wer ist unser nächster Anrufer? Hallo? Kannst du vielleicht ein Radio leise drehen? Wir haben ja sonst eine Rückkopplung. Hallo? Die Witzbolder sind in dieser Nacht aber echt schwer am Start. Und ihr hört immer noch Nachtaktiv, die Sendung mit dem offenen Ohr für alle, die an Schlaflosigkeit leiden. Und wenn ihr mich anrufen wollt, könnt ihr das nach dem nächsten Titel unter der 0800 2122 4567 machen. Mann, jetzt geh schon ran. Was ist denn jetzt schon wieder los? Mein Handy brummt die ganze Zeit wie wild. Kannst du nicht warten, bis Musik läuft? Es tut mir leid, Walter, aber ich glaube, du musst die Sendung heute allein fahren. Ja. Yeah. Mir geht's total beschissen. Die Frau hat mich wahrscheinlich mit irgendwas angesteckt. Wie das denn? Das ist doch gerade mal 10 Minuten her. Ich weiß es nicht. Ich bin froh, wenn ich es überhaupt ins Krankenhaus schaffe. Mach keinen Scheiß, Gonzo. Ruf lieber den Notarzt. Nicht, dass du mir hinterm Steuer zusammenklappst. Hörst du das? Ja, das sieht so aus, als hätten wir heute Nacht genug zu tun. Es muss ein Großbrand sein oder sowas. Keine Ahnung. Okay, Gonzo. Fährst du in die Uniklinik? Ja, in die nächste. Claudia hat Schicht, kann sich aber ihr melden. Und dann kannst du ja auch gleich sagen, dass ich heute Nacht nicht nach Hause komme, ja? Mach ich. Ich melde mich morgen. Okay, halt die Ohren steif. Ja. You know that every time I look into your big gray eyes, a feeling grows inside of me that makes me want to fly. Through the freezing midnight air to circle around the moon. Cause girl, you better believe me when I land on next to you. Vorhin angerufen. Er meinte, er kann dich nachher nicht abholen. Aber wenigstens klappt heute mal unser Time. Ich komme hier von morgen früh sowieso nicht weg. Ach, verdammt, da misst schon wieder einer. Wenn er nochmal anruft, sagst du ihm bitte, was hier los ist. Er soll nicht auf mich warten. Okay. Warte. Dr. Hölscher, bitte in den Konferenzraum 7. Ja, was denn jetzt? Ich bitte mittlerweile mal, ich werde dir nicht fürs Quatschen bezahlt. Hey, Christian, sag mal, bin ich die einzige Ärztin, die heute Dienst hat? Da hat sich gerade einer selbst eingeliefert, Mann. Der hat fast 2 Rettungssanitäter in der Einfahrt überfahren. Ein Wunder, dass er es überhaupt mit dem Auto hergeschafft hat. Und der sagt, der kennt dich. Wo ist der? Kommt gerade auf dich zugerollt. Hat mindestens 42 Fieber. Wir mussten ihn aus dem Wagen ziehen, konnte nicht mal mehr alleine aussteigen. Scheiße, das ist der Gonzo. Gonzo, Mann, der macht vielleicht Sachen. Wie hoch ist dein Blutdruck? 135 zu 112 steigen. Symptome genau wie bei den anderen. Sagst du nicht gern, Gonzo, aber du siehst beschissen aus. Als ob ich hier gut ausgesehen hätte. Cooper lässt dir ausrichten, dass er heute später kommt. Du siehst ja, du musst meine Schicht mit übernehmen. Es sei denn, du spritzt mir schnell. Oh, Scheiße, sein Blutdruck steigt weiter. 160 zu 130. Genau wie bei den anderen, bloß schlimmer. Entweder schleppt er das schon länger mit sich rum oder es ist bei ihm aggressiver. Sofort EKG fertig machen, außerdem Sauerstoff und Infusion vorbereiten. EKG schnell! Es heißt, Sauerstoff. Dass das ganze Leben an einem vorbeizieht. Naja, also wahrscheinlich gibt es bei mir nichts, was vorbeiziehen könnte. Der Tunnel und das Licht am Ende. Puh, alles Quatsch. Nur Dunkelheit, Gefühllosigkeit Absolute Stille. Wie lange dauert es eigentlich, bis man tot ist? Ich meine, so richtig, richtig tot. Hm? So toter als tot. Wann hört das Gehirn auf, Neuronen abzufeuern? Eine Minute? 5 Minuten? 10? Ich weiß es. Es dauert genau 10 Sätze lang. Der Mann ist tot. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Hey Süße, gut, dass du anrufst. Ich bin gerade auf Air. Ich habe schon versucht, dich zu erreichen. Sag mal, Gonzo hat sich irgendwas eingefangen und ist auf dem Weg zu euch ins Krankenhaus. Claudia? Claudia, was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Gonzo ist tot. Was? Er ist tot. Tot, tot, tot, tot. Er ist mir gerade unter den Fingern weggestorben. Aber ich habe doch... Ich habe doch gerade noch mit ihm gesprochen. Wann war das? Wie ist das? Ich meine... Vor einer Stunde. Ich habe mich noch aufgeregt, weil er... Das gibt's doch nicht. Ich habe ihm gleich gesagt, er soll den Notarzt rufen. Verdammt nochmal, Gonzo. Ich habe dir doch gesagt, ruf einen Notarzt. Er hat es noch hierher geschafft. 5 Minuten später war er tot. Das ist... Wir wissen noch nicht, was es ist. Ein Virus oder... Ich weiß, wir wissen es nicht. Mein Gott, was ist denn da los? Ich kann jetzt nicht. Ich... Claudia. Wir sehen uns morgen. Claudia! Oh, ein prominenter Gast in unseren heiligen Hallen. Was? Der hier, der hat diese Nachtsendung moderiert. Du weißt schon, in der die Heulsusen immer anrufen. Mein Mann hat mit meiner besten Freundin geschlafen, jetzt bin ich schwanger. Du weißt schon. Nee, der sieht anders aus. Viel größer. Der ist doch mit der einen Ärztin zusammen. Ja, der war mit bei der Weihnachtsfeier. Nee, das hier ist der andere. Nachtaktiv, Cooper und Gonzo, und der hat immer die zweite Nachthälfte moderiert. Na, heute wird ja wohl nichts mehr draus. Haben der Herr reserviert? Ja, da haben der Herr aber Glück, dass wir noch etwas frei haben. Zahlen der Herr bar oder mit Kreditkarte? Wann wünschen der Herr geweckt zu werden? Nummer 5. Sie, mit Blick aufs Meer. 1, 2 und... Und falls der Herr noch etwas benötigen sollte, rufen Sie einfach den Zimmerservice. Woran ist denn der eigentlich gestorben? Sieht ja nicht gerade gut aus. Bestimmt nicht älter als ich. Keine Ahnung. So wie der aussieht, Leberzirrhose. Always look on the bright side of life. So wie sich die Lage hier darstellt, hatten wir keine andere Wahl. Nach dem 5. Fall haben wir das Gesundheitsamt aus dem Bett geklingelt und die ersten Proben sind auf dem Weg zum Robert-Koch-Institut. Ach, Frau Dr. Hölscher, nett, dass Sie uns auch endlich die Ehre erweisen. Bitte? Setzen Sie sich. Ja, setz dich hin. Wie ich also bereits sagte, was ist denn mit dir los? Das Gesundheitsamt ist informiert, das Robert-Koch-Institut eingeschaltet. Aufgrund der Vielzahl der eingelieferten Fälle während der letzten 2 Stunden ist man verständlicherweise extrem beunruhigt. Die Rettungsleitstelle der Feuerwehr ist angewiesen worden, alle Patienten mit ähnlichen Symptomen an uns zu überstellen. Ja, Dr. Krohn? Hat man denn die Möglichkeit eines bioterroristischen Anschlags in Betracht gezogen? Das Landeskriminalamt ist bereits eingeschaltet. Der Krisenstab denkt in alle Richtungen. Krisenstab? Wovon sprechen wir hier eigentlich? Wir sprechen hier von der Möglichkeit eines bioterroristischen Anschlags. Wir sprechen hier möglicherweise von einem eingeschleppten Erreger. Glauben Sie doch wohl selber. Wir sprechen hier davon, dass möglicherweise ein Virus mutiert ist oder dass wir es mit einem völlig neuartigen Krankheitserreger zu tun haben. Wir sprechen von einem Massenanfall von Infektionskranken und davon, dass in Kürze Seuchenalarm ausgerufen wird. Was bedeutet, dass morgen früh hier in Köln das totale Chaos ausbricht? Professor Klein als leitender Virologe fasst noch einmal zusammen. Bitte, Herr Professor Klein. Gegen Mitternacht wurde der erste Patient eingeliefert. Um 1 Uhr waren es 6. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Gesundheitsamt verständigt. Bereits eine Stunde später hat sich die Zahl der Einlieferungen mit gleichen Symptomen vervierfacht. Das kann ja nicht wahr sein. Im Moment haben wir 94 Patienten auf Station 5, so gut es geht, isoliert. Wie Sie wissen, haben wir ja keine eigene Isolierstation hier. Die nächste befindet sich in Dortmund, aber ein Transport ist viel zu gefährlich und daher unmöglich. Spezielle Transportfahrzeuge gibt es ohnehin bundesweit nur 3, das kommt also schon von daher nicht in Frage. In unserer provisorischen Isolation befinden sich übrigens auch ein Arzt und 2 unserer Schwestern. Etwa 3/4 der Patienten weisen Bissspuren auf, die sie sich möglicherweise selbst beigebracht haben. Wir klären das gerade. Wie? Die Patienten sich selbst? Sollen sich selbst gebissen haben? Wie gesagt, wir wissen das nicht genau. Möglicherweise stammen die Bisse auch von Tieren. Ach, das kommt doch was. Bitte, bitte, meine Damen und Herren, lassen Sie Professor Klein doch bitte ausreden. Die Patienten leiden unter hohem Fieber, krampfartigen Zuständen und in vielen Fällen kommt es zu Vomitationen. Einige Patienten mussten fixiert werden, da sie sich ohne jeden Anlass plötzlich extrem aggressiv verhalten haben. Dabei wurden die erwähnten Mitarbeiter verletzt und haben sich vermutlich auf diese Weise infiziert, was den Schluss zulässt, dass das Virus durch Körperflüssigkeiten übertragen wird. Der erwähnte Arzt hat keine Wunden, kam jedoch massiv mit dem Erbrochenen eines Patienten in Kontakt. Wie dem auch sei. Ich habe mit dem zuständigen Kollegen vom Robert-Koch-Institut gesprochen und unser erster Verdacht geht dahin, dass es sich um einen mutierten Stamm des Lyssa-Virus handeln könnte. Tollwut? Ja, das würde auch die Bissverletzungen und das aggressive Verhalten erklären. Auch die Lähmungserscheinungen, die grippeähnlichen Symptome und so weiter. Allerdings beträgt die Inkubationszeit des normalen Lyssa-Virus 4 bis 8 Wochen, während wir hier von weniger als einer Stunde sprechen. Und wie Sie wissen, ist selbst bei der normalen Lyssa keine Heilung mehr möglich, wenn keine Postexpositionsprophylaxe durchgeführt wird. Schon bei der normalen Tollwut haben Sie nur 24 Stunden für diese Maßnahme. Und wir haben es hier vermutlich mit einer bösartigen Mutation zu tun. Wir haben bislang zwar noch keinen Todesfall, aber wir sollten Moment, uns... Einen Moment, Frau Dr. Hölscher, bitte. Aber wir sollten uns auf jeden Fall darauf einstellen. Professor Klein, herzlichen Dank. So, jetzt einen Moment, Frau Dr. Hölscher, Sie sind gleich dran. Lassen Sie mich das kurz zu Ende ausführen, bitte. Bis auf die Fledermaus Lyssa gilt die Tollwut hierzulande als ausgerottet. Der letzte bekannte Fall von Tollwut war 2008, ein aus Kroatien importierter Hund. 2004 wurde in Deutschland zum letzten Mal ein menschlicher Todesfall registriert. Der Frau wurde ein mit Lyssa kontaminiertes Organ eingepflanzt. Die Spenderin hatte sich unbemerkt in Indien infiziert. In Indien sterben etwa 50.000 Menschen jährlich an dem Virus. Das sind 90% aller Fälle weltweit. Wir vermuten, dass, wenn es sich tatsächlich um eine Abart des Lyssa-Virus handelt, dieser von dort eingeschleppt wurde und hier aus welchen Gründen auch immer mutiert ist. Entschuldigen Sie mich bitte. Ja? Aha. Wann? Sofort? Ja, ich verstehe. In Ordnung. Meine Damen, meine Herren, inzwischen liegen die Zahlen auch aus den anderen Kliniken vor. Außerhalb des Großraums Köln sind offenbar noch keine Fälle aufgetreten. Zur Stunde werden jedoch im Stadtraum Köln insgesamt 348 Fälle gemeldet. Soeben ist Großschadensalarm ausgelöst worden, parallel dazu Seuchenalarm. Beruhigen Sie sich bitte, hören Sie mir zu. Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden, wir haben Katastrophenalarm. Meine Damen und Herren, Folgendes, die gesamte Uniklinik steht ab sofort unter Quarantäne. Wie, wir stehen unter Quarantäne? Niemand kann mit Sicherheit sagen, wer von uns infiziert ist. Wo sollen wir uns Sie wissen, was das bedeutet. Haben. Weder Sie, noch einer der Patienten, noch sonst irgendjemand darf bis auf Weiteres das Krankenhaus verlassen. Ich habe einen Termin. Einheiten der Polizei riegeln in diesem Moment das Gelände. Heißt das, wir können jetzt nicht mehr raus? Das kann nicht wahr sein. Das Infektionsschutzgesetz erlaubt die Einschränkung der Grundrechte. Die Einheiten sind bewaffnet. Seine Unverschämtheit. Außerdem haben wir Kontaktsperren. Wie, Kontaktsperren. Nur das Innenministerium ist befugt, Nachrichten an die Öffentlichkeit zu geben. Eine Panik muss unbedingt vermieden werden. Sie wollten noch etwas sagen, Frau Dr. Hölscher? Ja, wir haben den ersten Todesfall vor etwa 20 Minuten. To myself, what a wonder. Ah, Gott, ich komm ja schon. Meine Ruhe, scheiße, ich kann mal mehr. Ob sie so und so heilig hätten. Und was ist denn noch? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Die 12 sind gerade angeliefert worden. Oben stehen noch mehr. Wenn das so weitergeht, werden die Einzelzimmer knapp, dann gibt's Doppelbelegung. Lass uns erstmal die hier verstauen. Was? Hast du das gehört? Was? Was? Ich werde irre. Nummer 5 lebt. Also, wenn ich mich mit irgendwas auskenne, dann sind das Leichen. Und der war aber sowas von tot. Was machen wir jetzt? Na, was denn wohl? Wir rollen ihn raus. Ist vielleicht ein Tier drin oder sowas. Komm. Sie haben den Zimmerservice gerufen? Hey, hey, hey! Nein! Ich schreibe es noch aggressiver! Nicht! Die anderen stehen auf! Ja, Nachtaktiv, die Sendung für die Schlaflosen. Und ich... Ja, ich habe gerade eine sehr traurige Nachricht erhalten. Ein guter Freund ist tot. Und normalerweise mache ich das ja nicht, aber er hätte gesagt, the show must go on. Und deshalb spiele ich jetzt nochmal was für einen Freund. Für diesen Freund, also das ist für dich. Wo immer du jetzt bist. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Ulrike, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, was ist mit deinem Arm? Nichts, das ist nur eine kleine Fleischwunde, ein Streifschuss. Doch die sind völlig irre da draußen. Nicht die schießen. Die Hammer hat mich geschossen. Jetzt sollst die Bundeswehr rufen. Was für ein Scherz. Ich habe immer gesagt, dass wir nicht ausreichend vorbereitet sind. Diese kleinen Lütex-Übungen alle 2 Jahre sind doch nichts als ein schlechter Witz. Aber eine vernünftige Personalschulung für euch hat zu teuer. Jetzt habt ihr die Quittung für eure Sparmaßnahmen. Ich hoffe nur für euch, dass nicht alle ABC-Einheiten im Auslandseinsatz sind. Ihr Spezialisten! Ich versorge die Wunde später, Ulrike. Komm mit, Professor Klein. Haben Sie das gehört, Frau Dr. Hölscher? Jetzt holen die Bundeswehr, weil es keinen vernünftigen Plan gibt. Und Dr. Berg lässt mich nicht rein hier. Machen Sie sofort auf, Berg! Ich schwöre Ihnen, wenn Sie nicht sofort die Tür aufmachen, dann sorge ich dafür, dass man Ihnen die Approbation entzieht. Dann sind Sie die längste Zeit Arzt gewesen. Woher soll ich wissen, dass Sie noch nicht infiziert sind? Ich scheiß auf keine Approbation. Warten Sie. Ich habe einen Generalschlüssel. Hier. So, das hat ein Nachspielwerk. Jetzt stehen Sie da nicht so rum mit Ihrem lächerlichen Skalpell. Helfen Sie mir lieber, den Schrank vor die Tür zu schieben. Nun machen Sie schon! Erst will ich wissen, ob Sie infiziert sind. Hören Sie, Feigling, das merkt man erst, wenn es zu spät ist. Und jetzt scheißen Sie sich nicht in die Hose, sondern helfen Sie uns mit dem Schrank. Und? Das sollte erst mal genügen. Was ist mit Ihrem Arm passiert? Das ist ein Streifschuss, nichts weiter. Wir haben keine Ahnung, was da drinnen vorgeht. Wenn wir ein Einsatzteam... Natürlich habe ich verstanden. Wir warten auf die Bundeswehr. Alles klar. Hey, haltet den Mann auf! Mann, gehen Sie wieder ins Gebäude zurück! Scheiße! Hören Sie, das ist doch völliger Bullshit. Wir können das Klinikgelände nicht hermetisch abriegeln. Sollen wir etwa alle abknallen? Jetzt kommen Sie mir nicht mit dem Trolley-Problem, ja? Hören Sie, es ist eine Sache, dass Sie den Ausnahmezustand... Meinetwegen auch den Notstand. Ja, es ist mir doch scheißegal, wie Sie das nennen, ja? Hallo? Hallo? Hallo? Ach, Arschloch. Ey, warum stoppen Sie den Mann nicht? Schießen Sie doch, verdammt nochmal! Sie sollen schießen, Idiot! Hi Claudia, ich kann es immer noch nicht glauben, ich bin so... Hör zu, ich habe nicht viel Zeit. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch nach draußen durchgekommen bin. Ich habe mich mit zwei Kollegen und Ulrike im OP verbarrikadiert und wir waren uns einig, dass wir dich anrufen. Kontaktsperre? Verbarrikadiert? Du musst mich sofort auf Sendung nehmen. Was? Aber wieso denn? Und vorher wollte ich dir nur sagen, ich liebe dich, Michael Popatinski. Und das mit Gonzo, das war falsch, es tut mir leid. Du darfst dir nicht die Schuld an Gonzos Tod geben, Ich bin mir sicher, dass du getan hast, was du konntest. Du verstehst nicht, Also, ich hatte eine Affäre mit Gonzo. Bist du noch dran? Cooper! Du hast mit Gonzo? Hör zu, wir haben keine Zeit dafür jetzt, aber ich liebe dich. Du verstehst nicht, ich wollte einfach einen Tisch machen, bevor... Ich weiß nicht, ob ich hier noch lebend rauskomme. Jetzt geben Sie mir endlich den Hörer. Das ist doch hier keine drittklassige Talkshow. Cooper, sind wir auf Sendung? Ja, ich meine... Hören Sie, mein Name ist Professor Klein. Ich bin leitender Virologe der Uniklinik. Okay. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie jetzt auf Sendung gehen. Ich würde Sie sonst nicht bitten. Es geht um das Leben vieler Menschen. Okay, ich verstehe zwar kein Wort, aber das ist jetzt auch schon egal. Also, wir sind drauf jetzt. Hallo Leute, hier haben wir einen ganz eiligen Anruf in der Leitung, der unbedingt mit euch allen reden möchte. Mein Name ist Professor Klein. Ich leite das Virologische Institut der Uniklinik. Ich fasse mich kurz. In Köln ist eine Seuche ausgebrochen. Hochinfektiös, extrem pathogen und mit einer Morbiditätsrate von 100%. Naja, Morbidität ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber das ist jetzt egal. In jedem Fall, mit tödlichem Verlauf. Und entscheidend ist, und ich wende mich jetzt direkt an Sie alle draußen, wenn Sie unterwegs sein sollten, versuchen Sie, auf dem schnellsten Weg nach Hause zu kommen. Wenn Sie zu Hause sind, dann bleiben Sie dort. Vermeiden Sie jeden persönlichen Kontakt mit Menschen außerhalb Ihrer Wohnung. Lassen Sie niemanden rein, egal wie gut Sie ihn kennen. Sollten Sie selbst oder eines Ihrer Familienmitglieder grippeähnliche Symptome oder überhaupt irgendwelche Krankheitssymptome aufweisen, suchen Sie auf gar keinen Fall ein Krankenhaus auf. Man kann Ihnen dort nicht helfen. Es gibt derzeit keine Behandlungsmöglichkeit. Isolieren Sie betroffene Personen innerhalb Ihrer Wohnung. Sperren Sie sie irgendwo ein. Lassen Sie das Radio oder Ihr Fernsehgerät angeschaltet. Es wird in Kürze eine Verlautbarung von den Behörden an die Bevölkerung geben. Es ist bereits das Großschadensereignis ausgerufen worden. Wir wissen nicht, inwieweit sich die Seuche bereits innerhalb des Stadtgebietes verbreitet hat oder darüber hinaus. Also bleiben Sie in Ihren Wohnungen. Dort sind Sie derzeit am sichersten. Wählen Sie nicht die Notrufnummern. Sie werden ohnehin nicht durchkommen. Beschränken Sie Ihren telefonischen Kontakt auf das Notwendigste, um das Funk- und Festnetz nicht zu überlasten. Und geraten Sie nicht in Panik. Medizinische Spezialeinheiten des Bundes und der übrigen Länder sind bereits auf dem Weg. Über Radio oder Fernsehen werden Sie weitere Informationen erhalten. Also lassen Sie Ihre Rundfunkgeräte eingeschaltet. Cooper? Ja? Das gilt selbstverständlich auch für Sie. Verlassen Sie nicht das Sendestudio und lassen Sie niemanden hinein. Haben Sie verstanden? Ja, ja. Dr. Hölscher möchte Sie noch einmal kurz sprechen. Cooper? Ja? Das mit Gonzo, das war ein Riesenfehler. Bitte verzeih mir. Die Leitung ist unterbrochen. Das war zu erwarten. Das Funknetz ist für einen Massenansturm von Anrufen nicht ausgelegt. Als nächstes wird das Festnetz einknicken. Meinen Sie nicht, dass Sie Ihre Kompetenzen überschritten haben? Psychologisch gesehen war das ein Fehler. Die Leute werden in Panik geraten. Das war sicher nicht die Standardvorgehensweise, Berg. Aber wir haben hier auch keine Standardsituation. Bis das Innenministerium den Arsch aus der Hose bekommt und eine Pressemeldung herausgibt, hat sich bei dem Grad der Kontagiosität die halbe Stadt infiziert. Außerdem entspricht alles, was ich gesagt habe, in etwa den Empfehlungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe beim Ausbruch einer Pandemie. Und wenn die Menschen erfahren, dass der übergesetzliche Notstand ausgerufen wurde, dann gibt es ohnehin kein Halten mehr. Woher wollen Sie denn wissen, dass der Notstand ausgerufen wurde? Rechtlich gesehen ist der Notstand, vom Kriegsfall mal abgesehen, die einzige Möglichkeit, um Polizisten auf unbewaffnete Zivilisten schießen zu lassen und die Bundeswehr im Innern militärisch einzusetzen. Und die haben auf uns geschossen. Ja. Auf uns geschossen, auf Ärzte, auf Patienten und auf diese Dinger da draußen. Was meinen Sie? Sieht es in den anderen Städten genauso aus? Auszuschließen ist das nicht, aber nach meinem letzten Informationsstand ist das Problem noch auf Köln begrenzt. Sollte sich das Virus über die Stadtgrenze hinaus ausgebreitet haben, dann gnade uns Gott. Sie malen den Teufel an die Wand. Wir sind hier schließlich nicht in Pakistan. Wir haben das Robert-Koch-Institut, die Feuerwehr, die Polizei, die Bundeswehr, das Technische Hilfswerk. Was weiß ich was noch für Organisationen. Wir haben Katastrophenpläne in der Schublade. Für so einen Fall wird doch ständig geübt. Den Behörden wird schon was einfallen. So meinen Sie. Ich habe vor einigen Jahren an so einer Übung teilgenommen. Dabei ging man von einem mutierten Grippevirus aus, an dem 30% der Bevölkerung erkrankten. Ein sogenanntes mittleres Szenario. Das sind 27 Millionen Menschen, falls Ihnen das plastischer vorkommt. Davon etwa 10 Millionen Werktätige. Können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn ein Drittel der werktätigen Bevölkerung in Deutschland nicht mehr zur Arbeit geht, weil die Menschen krank sind und der Rest zu Hause bleibt, aus Angst, sich anzustecken? Die Nahrungsmittelversorgung bricht zusammen. Der öffentliche Verkehr, die Kommunikationswege, die Energieversorgung. Es kommt zu Plünderungen. Um es kurz zu machen, wir hatten bei dieser Übung unterm Strich 100.000 Tote auf dem Papier, bevor die Pandemie eingedämmt werden konnte. Wie gesagt, ein relativ moderates Szenario, bei dem uns innerhalb kürzester Zeit ein Impfstoff zur Verfügung stand und das Virus nur einen Bruchteil der Erkrankten tötete. Es gibt eine Untersuchung der Universität Ottawa, eine Simulation, die von einem deutlich aggressiveren Virus ausgeht. Also vergleichsweise das, mit dem wir es hier zu tun haben. Eine Stadt wie Köln wäre innerhalb einer Woche ein einziges, gewaltiges Leichenschauhaus. Und was wird passieren? Was werden die machen, um die Sache in den Griff zu kriegen? Tja. Kennen Sie das Trolley-Problem? Nee. Stellen Sie sich vor, ein Intercity rast auf ein defektes Gleis zu. Und Sie sitzen im Stellwerk. Sie haben die Möglichkeit, den Zug umzuleiten. Nur wenn Sie das Gleis umstellen, wird der Zug das Auto einer vierköpfigen Familie erfassen. Die Familie wird sterben. Aber die 350 Insassen des Zuges sind gerettet. Ne? Was tun Sie? Was glauben Sie, werden die tun? Ulrike, geht's dir nicht gut? Ulrike? Sie hat sich infiziert. Woher wollen Sie das wissen? Es kann genauso gut irgendetwas sein. Sie hat sich infiziert. Habe ich recht, Ulrike? Zeigen Sie mal Ihren Arm. Eine Bisswunde. Es tut mir leid. Aber ich hatte solche Angst. Ich hätte euch das sagen sollen. Ich habe euch alle infiziert. So ein verdammtes Miststück. Wegen ihr werden wir alle draufgehen. Halt bloß deine Fresse, du fettes Stück Scheiße. Ich muss doch sehr bitten. Bitte bewahren Sie Haltung. Wir kommen hier nicht weiter, wenn wir uns gegenseitig zerfleischen. Sie sagen es. Zerfleischen. Sie wird eins von diesen Dingern werden. Und was dann? Bitte. Ich will nicht sterben, nicht so, nicht hier, nicht in diesem Krankenhaus. Du bist doch schon tot, du dumme Schlampe. Und wegen dir werden wir alle... Deine Klappe, Arschloch! So beruhigen Sie sich doch. Dr. Hölscher, hören Sie auf. Das ist doch sinnlos. Du mieser kleiner Drecksack, dich mache ich fertig. Sie hat mir die Nase gebrochen. Das verrückte Weibsbild hat mir die Nase gebrochen. Wo ist meine Brille? Ich kann doch ohne Brille... Da hast du deine Brille, Arschloch. Ulrike, Ulrike. Wir können ihr nicht helfen, genauso wenig wie den anderen. Aber irgendwas müssen wir doch tun können. Menschlich betrachtet würde ich eine andere Lösung bevorzugen. Aber vom rationalen Standpunkt aus sehe ich nur eine Möglichkeit. Wir müssen sie töten und die Extremitäten abtrennen. Was? Das scheint ihr das einzig sichere Verfahren zu sein. Selbst wenn sie sich, nun ja, reanimiert, kann sie uns als Torso nicht mehr gefährlich werden. Claudia, das kannst du nicht zulassen. Und ob sie das kann? Endlich mal ein vernünftiger Vorschlag. Sie sind doch wirklich ein Arschlochberg. Ulrike, Ulrike, es tut mir wirklich leid. Wenn es eine Alternative gäbe. Claudia, bitte, bitte, sag mir, dass du das nicht zulässt, bitte! Hilf mir doch! Ulrike, Ulrike! Sie werden keine Schmerzen haben, das verspreche ich Ihnen. Wir sind hier im OP. Wir haben alles, was wir brauchen. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Es ist doch gar nicht sicher, dass sie an dem Virus stirbt. Vielleicht sterben ja nicht alle. Vielleicht kommen ja nicht alle zurück. Vielleicht ist sie ja immun. Sie könnten doch... Gehen Sie weg von ihr! Fassen Sie sie nicht an! Es wird gleich vorbei sein. Ulrike, sie glüht. Sie hat keinen Puls mehr. Berg, machen Sie sich nützlich. Helfen Sie mir, sie auf den Tisch zu heben. Berg! Was? Hören Sie auf zu träumen! Wir müssen schnell sein. Sie kann sich jeden Augenblick reanimieren. Verpiss dich, du Arsch! Mach, dass du hier verschwindest! In diesen Sender kommt nicht jeder besoffene Typ rein! Okay, ich ruf die Bullen, du blöder Wichser! Leitungen sind derzeit überlastet. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt. Leitungen sind derzeit überlastet. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren. Ja? Max? Cooper, warte mal. Max? Ey, hey, Cooper, warte mal kurz. Ich habe hier ein Problem. Da wirft sich dauernd so ein durchgeknallter Junkie gegen die Eingangstür. Ich rufe dich gleich zurück. Max? Ich werde bekloppt, da kommen ja noch mehr. Ich habe doch gesagt. Ding, ding, doch, Max! Cooper, ich kann jetzt nicht. Verdammt, was geht denn hier ab? Ach du meine Fresse. Max, du Arschlick, verdammt nochmal nicht da unten, das ist ein verfickter Notfall! Sorry, Cooper, aber ich kann jetzt nicht... Verpiss euch, ihr blöden Wichser! Max! Ja, also, du wirst nicht glauben, was hier unten vor dem Eingang los ist. Ich hab gesagt, ihr sollt euch verpissen! Warte mal kurz, zwei von denen kenne ich doch. Ey, Olli, Gonzo, was soll denn die verdammte Scheiße? Was? Ist das mal wieder einer von euren schlechten Witzen? Was soll denn diese Halloween-Verkleidung? Alter, jetzt... Macht hier nicht so einen Aufstand! Sag mal, seid ihr völlig durchgeknallt? Draußen ist Olli und ein paar von seinen zugekoksten Freunden. Na, wenn der so seine Morgensendung moderieren will, dann gute Nacht, Marie, dann war das seine letzte. Und dein Kumpel Gonzo scheint auch nicht mehr ganz nüchtern. Was? Hast du Gonzo gesagt? Ja. Max, hast du eben Gonzo gesagt? Ich komm ja schon! Mann! Das von mir zu hören, diese Witze, Max, das ist wohl lustig. Ich mach dir mal kurz Max! Auf. Max, nein! Max, verdammt nochmal, Max! Ja. Lass Bodi verschissen und dir zu Alter, nein, bitte! Lass dich mal wieder zusammen, Max! Psychiater mal Leichen zerlege, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber sie scheint tatsächlich tot zu sein. Ich meine, wirklich tot. Das Lyssa-Virus hat es auf das zentrale Nervensystem abgesehen und befällt vom Gehirn aus alle anderen Organe, einschließlich des Rückenmarks. Vermutlich hat sie sich nicht reanimiert, weil wir den Kopf abgetrennt haben. Sie hat sich angesteckt. Ich wusste es. Geben Sie es zu. Sie haben sich infiziert. Jetzt reden Sie doch keinen Unsinn. Diese Schlachthaussauerei ist aber auch... Jetzt überlegen Sie lieber, wie wir die Leichenteile loswerden können. Moment, es gibt hier einen Lastenaufzug. Was? Wie könnten Sie... Einen Lastenaufzug? Wohin führt der? Zum Sterilisationsraum in den Keller. Von dort aus kommen wir in die Tiefgarage. Wie groß ist der Aufzug? Nicht sehr groß, aber eine einzelne Person. Es könnte gehen. Sehen wir uns das mal an. Hier. Da passt sich doch niemals rein. Ja, Sie sicher nicht. Dr. Hölscher, Sie gehen zuerst. In 2-3 Wochen haben Sie genügend abgespeckt, Berg. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Arschloch. Ironie des Schicksals. Aber Sie können mich doch nicht einfach hier zurücklassen. Wenn Sie einen besseren Vorschlag haben, nur raus damit. Das könnte ich doch nicht machen. Wir werden Ihnen Hilfe schicken, sobald es geht. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Berg. Sie können mich doch nicht alleine zurücklassen. Sie können mich doch nicht einfach alleine zurücklassen. Das können Sie doch nicht machen. Und er hört immer noch nachtaktiv. Ja, wir haben hier eine merkwürdige Situation. Ihr habt es ja gehört. Bleibt auf jeden Fall zu Hause, Leute. Geht morgen nicht zur Arbeit und für alle, die in den nächsten Tagen nach Köln wollten. Vielleicht ist es eine gute Idee, das auf ein andermal zu verschieben. Die Lage wird sich bestimmt klären und... Ja, ich wollte noch sagen, dass es vermutlich keinen Sinn macht, mich anzurufen. Ich meine ja... Also es scheint, dass alle Leitungen unterbrochen sind, aber wir haben ja immer noch den guten alten CB-Funk und ich habe eben mal reingehört auf Kanal 9 AM und auf dem Highway ist die Hölle los. Kurze für Sandmann. Hier auf der A4 ist der Teufel los. Kojak Zone Ende, hunderte von Wannen. Absoluter Großalarm. QRZ hier milde, also bei mir auf der A1 sieht es eher aus, als wäre der dritte Weltkrieg ausgebrochen. Die fahren hier mit Truppentransportern und Panzern durch die Gegend. QZ, hier Sandflug. Und ich komme nicht mehr aus Köln raus. Ist wie ein Tier, die stehen hier um mit Gasmasken, Schutzanzügen und Maschinenpistolen. Die fahren hier um. Der wollte gerade nicht mehr durchbrechen, die haben ihn einfach abgeknallt. Die haben ihn abgeknallt. Ja, meine Freunde. Hört 102,4, hört Nachtaktiv und ihr seid immer gut informiert. Nachtaktiv, die Sendung für alle, die nicht an der Matratze horchen. Und mir scheint, da kommt meine Ablösung. Aber ein bisschen Sendezeit bleibt uns noch, also bleibt am Ball, Leute. Wer weiß, was das Ende der Nacht noch bringt. In der Zwischenzeit gibt's erstmal ein bisschen Musik. Was ist los? Nun kommen Sie, wir müssen weiter. Ach, das ist doch sinnlos. Angenommen, wir schaffen es bis zur Tiefgarage. Und dann? Da steht mein Wagen. Sie haben doch gesehen, was Sie mit den Leuten machen, die versuchen, das Klinikgelände zu verlassen. Wenn wir mit dem Auto durchbrechen wollen, werden die uns einfach erschießen. Ich habe gar nicht vor, durchzubrechen. Immer einen Schritt nach dem anderen. Und zuerst muss ich zu meinem Wagen. Vertrauen Sie mir. Funkgerät. Ja. Als junger Spund war ich Funker bei der NVA. Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik. Seitdem bin ich nicht mehr davon losgekommen. So. Christoph 3, QRZ. Hier Paula, Paula ruft Christoph 3. Christoph 3, bitte kommen. Mensch, faule Scheiße, du lebst doch. Haben dich die Biester noch nicht erwischt? Lass uns den Kanal wechseln und auf Privat gehen. Der Feind hört mit. Over. Roger, bis gleich. Over. Wir haben zusammen gedient. Karl war damals in der Hubschrauberstaffel. Heute ist er bei der Luftrettung. Bin auf Privat, Karl. Bist du im Einsatz? Einsatz ist gut. Sie haben mich zur Luftüberwachung verdonnert. Rettungseinsätze wären sinnlos, haben die gesagt. Diese Arschgeigen. Die kotzen mich an. Wo steckst denn du? In der Tiefgarage der Uniklinik. Bei mir ist noch eine Ärztin. Wie sieht's draußen aus? Einfach beschissen. Die haben die ganze Stadt abgeriegelt und die schießen auf alles, was raus will. Auf den Straßen herrscht das totale Chaos. Alles verstopft. Die Leute fangen an, sich gegenseitig umzubringen. Überall Brände. Wenn du dran denkst, mit dem Wagen abzuhauen, vergiss es. Keine Chance. Ich dachte auch mehr an den Luftweg. Mann, Paul, da wird mir richtig warm ums Herz. Das ist ja wie in den alten Zeiten. Ich kann in 5 Minuten bei euch sein. Meinst du, ihr schafft es bis aufs Dach? Schwer zu sagen. Wir werden es einfach versuchen. Wenn wir in 5 Minuten nicht da sind, dann hat es uns erwischt. Over and out. Was meinte er mit wir in alten Zeiten? 83 sind wir mit dem Hubschrauber über die innerdeutsche Grenze. Haben Sie nicht davon in der Zeitung gelesen? Naja, wahrscheinlich waren Sie damals noch zu jung für die Zeitung. So, jetzt aber los. Sind Sie die Ärztin? Ja! Wo ist Paule? Er hat es nicht geschafft! Was? Verdammte Scheiße! Steigen Sie ein! Wie ist das passiert? Wir haben auf den Fahrstuhl gewartet und dann ist die Tür aufgegangen. Mensch, Berg, Sie, wie haben Sie es geschafft, nach Hause? Ah! Professor! Machen Sie, dass Sie wegkommen. Ich kümmere mich um dieses Arschloch. Ich kann Sie doch nicht... Sie können und Sie müssen. Er hat mich gebissen. Verschwinden Sie endlich! Hauen Sie ab! Er hat mich gerettet. Er hat sich vor mich geworfen, als dieses Ding aus dem Fahrstuhl kam. Das ist typisch, Paul. Er hat schon bei der NVA immer den Kopf für Amri hingehalten. Mann, Paul, du wirst mir fehlen. Hat er Ihnen von unserer Flucht erzählt? Lassen Sie uns erst mal sehen, wie wir aus dieser Kackstadt rauskommen. Mir hat es sowieso noch nie hier gefallen. Warten Sie. Ich meine, können wir noch jemanden mitnehmen? Mein Freund, der sitzt im Sender. Radio 102,4. Woher wollen Sie wissen, ob er noch lebt? Ich weiß es nicht, aber vielleicht könnten wir ihn anfunken. Welcher Kanal? Keine Ahnung, der bekommt immer diese Staumeldungen von den Brummifahrern. 9 EM, alles klar. Setzen Sie das auf. Und ihr hört immer noch nachtaktiv. Und einer von euch da draußen versucht, mich anzufunken. Mal sehen, wer dran ist. Hier, Cooper 102,4, bin QRV. Wer spricht da? Cooper, Gott sei Dank, du bist noch am Leben. Claudia! Hör zu, ich sitze in einem Hubschrauber. Du musst es irgendwie aufs Dach schaffen. Wir holen dich raus. Wir hauen ab. Keine Chance. Was soll das heißen? Bitte, Cooper, wenn es wegen Gonzo ist, dann... Hey, ich scheiße auf Gonzo. Das ist überhaupt nicht mehr wichtig. Hörst du das? Sobald ich die Tür aufmache, bin ich erledigt, Claudia. So wie sich das anhört, sind mindestens 20 von den Dingern da draußen und die haben offenbar einen Mordshunger. Wenn du durchs Fenster gehst, gibt es denn da keine Feuerleiter, irgendwas? Studio 3 hat kein Fenster. Tut mir leid, Süße, diesen Flug musst du wohl ohne mich machen. Cooper, bitte, Cooper, Kinski, Michael, ich... Er hat recht, wir können nichts für ihn tun. Wenn wir versuchen, ihn da rauszuhauen, gehen wir drauf. Cooper, hier spricht Karl, der Pilot. Ich setze den Funkspruch ab. Ich informiere die Behörden, dass Sie noch am Leben sind. Halten Sie durch. Früher oder später werden Sie evakuiert. Glauben Sie das wirklich? Wenn ich ehrlich bin, nein. Alles klar. 88, Claudia. 88. Ich klemme mich jetzt ab. Over and out. Opa! Er kann sie nicht mehr hören, er hat sich ausgeklinkt. Aber warum? Wir hätten doch noch... Es gab nichts mehr zu sagen. Was meint er mit 88? Er liebt sie. Und er küsst sie. Mein Gott, Opa. Eigentlich streng verboten, im Studio zu rauchen, aber ich denke, das wird jetzt wohl keinen mehr interessieren. Ich weiß, ich sollte damit aufhören, aber... Naja. Aber fangt besser erst gar nicht damit an. Das kann euch das Leben kosten. Ihr hört immer noch die Sendung Nachtaktiv und hier ist euer beliebtes Arschloch Cooper auf 102,4. Falls euch der Himmel noch nicht auf den Kopf gefallen ist, geht bald die Sonne auf. Aber bis dahin könnt ihr mich anrufen unter der 0800-21-22-4567. Oder auch nicht. Hier ist Cooper, euer Arsch mit Ohren. Und in 5 Minuten, wie immer um Punkt 6, hört ihr Olli und seine zugeguckste Gute-Laune-Crew am Morgen. Der Gute-Laune-Einstieg in einen gut gelaunten Tag auf 102,4. Es gibt jede Menge lustige Sprüche und einen Haufen Krempel zu gewinnen, außerdem die allseits beliebten Scherzanrufe. Ja. Und natürlich die geilste Musik überhaupt. Lasst uns rein! Olli scheint mir heute aber extrem schlechte Laune zu haben. Was meinst du? Was meint ihr, Leute? Wird das heute ein guter Launetag? Hast du gute Laune, Olli? Bist du heute gut gelaunt? Es ist heute nicht Ihr Tag, oder? Wessen Tag ist das heute schon? Ach, wieder wahr. Hören Sie, mit dem, was ich noch im Tank habe, können wir etwa 500 Kilometer weit, falls Sie uns nicht abschießen. Wo wollen Sie denn hin? Ist mir scheißegal. Irgendeine Vorstellung müssen Sie doch haben. Was halten Sie von der Insel? Eine Insel? Ich weiß nicht. Ich war noch nie auf Sylt. Sylt? Dort soll es in dieser Jahreszeit sehr idyllisch sein. Kaum noch Touristen. Sylt. Ja, ich glaube Sylt. Das wäre schön. Na dann. Und auch euer langjähriger Begleiter in schlaflosen Nächten, euer guter alter Cooper, wird sich wohl langsam auf den Weg machen. Oder soll ich mit meinem Kumpel Gonzo noch ein Trinken gehen? Was meint ihr? Was meinst du, Gonzo? Wollen wir noch ein Trinken gehen, du mieser kleiner Pisser? Ich denke nicht. Ich denke auch nicht, dass wir uns noch mal wieder hören. Aber lass deswegen den Kopf nicht hängen, Freunde. Das Leben geht weiter. Genau, das Leben geht weiter. Das ist wirklich gut, den muss ich mir merken. Ich weiß, gleich wird irgendein Klugscheißer anrufen und sagen, ich hätte das Lied heute schon mal gespielt. Aber es ist verfickt nochmal meine letzte Sendung und ich spiele das Lied so oft, es mir passt, du Arsch! When I hear the trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Und damit heißt es, Abschied nehmen. Also macht's gut, Leute. Haltet die Ohren steif und lasst euch den Morgen, den Tag, den Abend und die Nacht nicht versauen. I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my rise. Alle Flüge weltweit gestrichen und der Zugverkehr eingestellt. Mexiko, die Grenze zu den Vereinigten Staaten geschlossen. Ob das Oktoberfest dieses Jahr überhaupt stattfindet? Damit bei der Hatsch im Neckar zu einer Massenparty. In Moskau Einheiten der 3. Panzerdivision. Benzin und Lebensmittel rationiert. Hat in Australien komplett viel der Dow Jones Index um über und Ausschreitungen des Zentrums alle deutschen Soldaten. Die Infektion von Robert Weber. Es sprachen Cooper, Tim Seifi, Gonzo, Lars Rudolf, Claudia, Luise Helm, Professor Paul Klein, Udo Schenk, Dr. Berg, Tommy Pieper. In weiteren Rollen Jean-Paul Beck, Marc-Oliver Bögel, Martin Bross, Sigrid Burkholder, Matthias Hase, Volker Lippmann, Konstantin Lindhorst, Florian Lukas, Laura Mehr, Camilla Renschke und Tom Zahner. Technische Realisation Günther Kasper. Regieassistenz Patricia Barber. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion Nathalie Challis.